Besonders auffallend war die steigende Inschutznahme der Juden durch den hohen Klerus, der sich später besonders gegen den 8. November immer deutlicher offenbarte. Ich sehe es auch nicht als Zufall an, dass am Rhein der Jude Louis Hagen und andere Juden die Rheinlandpolitik des Herrn Geheimrats Dr. Heim und des Kölner Oberbürgermeisters Dr. Adenauer vertreten, wobei sich der Zentrumsreichskanzler Marx zum Vollstrecker dieser Bestrebung macht. Beunruhigend für die Machtstellung des Reiches war die Loslösungsbestrebung in Hannover und der Rheinprovinz und die Umtriebe in Hessen. Hier tritt neben den Namen Brentano und Isenburg der Name Strecker. Heute ist es aller Welt klar, tritt doch die Kölnische Volkszeitung offen für eine Lostrennung der Rheinlande von Preußen, nicht vom Reiche ein. Heute sprechen die volksparteilichen Zeitungen von landesverräterischen Bestrebungen, während die Kölnische Volkszeitung eine solche Ansicht vertritt. Das Wort Bismarck schien sich mir zu bewahrheiten. Ich kann mich mitunter in schlaflosen Nächten des Gedankens nicht erwehren, dass vielleicht unsere Söhne nochmals wieder um den mir wohlbekannten runden Tisch des Frankfurter Bundestages sitzen könnten. Schwer zu vereinigen war für mich die von mir vermutete, jetzt klar erkannte Verbindung des Herrn von Kahr mit Herrn Justizrat Klaas, dem Führer des Alldeutschen Verbandes, der mächtigsten politischen Organisation Deutschlands, die ihre Mitglieder in vielen leitenden Stellungen hat. Aus den Veröffentlichungen der Alldeutschen Presse um den 21. Oktober geht klar hervor, dass Herr Klaas geneigt war, den Wünschen des Herrn von Kahr auf Lockerung des Verhältnisses Bayern vom Reich weitestgehend zu entsprechen. Aber andererseits will Herr Klaas den deutschen Einheitsstaat schaffen unter Auflösung der Staaten. Ich konnte in dieser Idee auch nicht das Glück des Volkes sehen, denn das Volk lehnte solche Lösung ab. Es kam hinzu, dass dieser Gedanke verbunden war mit anderen Absichten und Bestrebungen, die ich für den Frieden Deutschlands als verderblich ansehen musste. Doch ist das erst nachträglich für mich in Erscheinung getreten. Ich habe das bestimmte Gefühl erhalten, dass maßgebende bayerische Kreise, auch wenn immer wieder im Sinne Bismarckscher Verfassung gesprochen wurde, dass Deutschland Bismarcks zerstören oder ihm eine Form geben wollten, die mit Bismarckschen Gedankengängen nichts gemein hatte. Der Name Bismarck wurde missbraucht, dem Worte Föderalismus eine Auslegung gegeben, wie sie von Bismarck immer bekämpft wurde. Ich bin ein Deutscher, der ein starkes Deutschland haben will, ein Deutschland auf Bismarckscher Grundlage. Die Ereignisse am 8. 9. November haben vielen die Augen geöffnet, nicht weniger die Denkschrift des Bayerischen Gesamtministeriums über die Verfassung, die jetzt zusammen mit den Bestrebungen im Rheinland und in Hannover wie auch Hessen-Darmstadt das Ziel unverhüllt zeigt. Ebenso bilden die Abmachungen zwischen dem Reichskanzler und dem bayerischen Ministerpräsidenten über Vereidigung der Reichswehr ein ernstes Mahnzeichen. Selbstverständlich beschäftigte und bedrückte mich der Niedergang Deutschlands durch unsere unglückselige Politik, die Schwäche nach innen und außen, die unser Volk verderben und sterben ließ. Ich will nicht weiter darauf eingehen, ich darf meine Ansicht wohl als bekannt voraussetzen. In demselben Maße, wie ich Einblick in die hier kurz skizzierten Vorgänge gewann, war es mir Pflicht, auf Abhilfe zu sinnen. Die Erscheinungen des Weltkrieges und der Nachkriegszeit hatten mir gezeigt, welche volksfremden Elemente unseren Niedergang herbeigeführt hatten. Ich hatte die internationalen Kreise, ihr starkes politisches Wollen kennengelernt und ihr volkszersetzendes Gebaren verfolgen können. Ich hatte die Ansicht gewonnen, dass das Volk widerstandsfähig gegen die internationalen Einflüsse gemacht werden müsse. Das Mittel hierzu erkannte ich in der völkischen Freiheitsbewegung. Ich hatte die heilige Überzeugung gewonnen, dass sie allein uns über die Spaltungen hinweghelfen kann, die uns schwächen. Sie entriss Arbeiter der marxistischen Irrlehre und stellte sie auf den nationalen Boden. Sie erschloss aber auch das Herz der Arbeitgeber den sozialen Bedürfnissen des Arbeitnehmers. Sie glättete die Klassengegensätze ebenso und hierauf legte ich entscheidenden Wert, die konfessionellen und Stammesgegensätze, wie es praktische Politik verlangt. Sie schuf Deutsche, die alles Undeutsche, woher es auch kommen möge, ablehnen. Sie wollen ein starkes, wehrhaftes Deutschland. Der preußische Militarismus war für sie das Heil für die Freiheit. Diese Bewegung schien mir nun auch berufen, allen Gefahren, die ich erkannt hatte, entgegenzuarbeiten. Herz und Verstand ließen mich die völkische Bewegung durch meine Autorität fördern. Zunächst trat ich dem Bunde Oberland näher, dessen verdienstvolles Wirken in Oberschlesien ich schätzen gelernt hatte. Ich habe dann den Bund wegen seiner deutsch-schwarz-weiß-roten Gesinnung hier verfolgt werden und leiden sehen und habe gesehen, wie er sich trotzdem festigte und wie er in allen Kreisen und namentlich in der Arbeiterschaft, das war für mich stets die Grundlage der Gesundung, Boden fasste und nicht nur Jugend, sondern auch im reifen Mannesalter Stehende an sich heranzog. Ich lernte dann Herrn Hitler kennen, wie er noch nicht der bekannte Mann war. Ich beobachtete in stillen Aussprachen sein Wachsen. Er verstand es, der völkischen Bewegung den Inhalt zu geben, den das Volk instinktiv begriff. Hier ist etwas sittlich Hohes, von dem Rettung kommen kann. Seitdem habe ich Herrn Hitler die Treue gehalten und werde sie ihm halten, wie er sie mir gehalten hat. Die von ihm geleitete völkische Bewegung, die das Ideal wurde der aktiven Jugend, aber auch des Alters mit heißem Herzen für das Volk, betrachtet sich nicht als Selbstzweck. Sie hatte und hat keinerlei Bindung, sondern betrachtet sich nur als Mittel zum Zweck, zu dem Zweck, den deutschen Menschen, das deutsche Vaterland, das deutsche Volk stark und frei zu machen. Diese Bewegung war politisch großdeutsch, sah beide Konfessionen als vollständig gleichberechtigt an, lehnte aber eine politische Betätigung der Kirchen ab. Sie war scharf national und wehrhaft, zudem rassisch eingestellt, daher judenfeindlich. Sie wurde von der Bayerischen Volkspartei bekämpft, ebenso von maßgebenden hohen Würdenträgern der katholischen Kirche.